Und nie sollst du von Cottage-Mädchen träumen, denn ihre Bettchen sind aus Nickelruhe in kleinen, ganz verkautschten Schleiflackräumen. Dort fahren sie aus dem Wunschtraum jäh empor und nehmen Veramon mit Nietzsche ein und nehmen sich Migräne für heute vor. Frühstücken sie? Weh dir, was fällt dir ein? Ach, alles Menschliche ist ihnen fremd, sie halten Breakfast Party ganz allein. Als Unterwäsche dient ein Nessushemd, das sind sie sich und unserem Unglück schuldig, denn sie sind teils verkrampft und teils verhemmt. Wo gibt's noch Hysterie? Döbling erwartet sie, bald sollen sie Stammkunde sein. Herrlichste Unnatur, rund um die Armbanduhr bieten die Cottage-Mägdelein. Denn du sollst nichts von Cottage-Mädchen ahnen, sie schreiten, in sich selbst gehüllt, einher, vor ihnen scheuen selbst die Straßenbahnen. Die Leihbibliotheken haben's schwer, denn Cottage-Mädchen lesen, sie haben's nötig, Lenin, Mein Kampf und Buddhas Wiederkehr. Sie treiben Gymnoplastik, Kosmometrik, Zierkindergärtnerei samt Bauhausbau, Kermodeutik sowie Lichtbildethik. Ein Mittagessen ist für sie zu rau. Sie gehen aus und speisen, appetitlos, faschierte Orchideen mit Morgentau. Lieben sie das Extrem? Suchen sie ein Problem, interessant und nicht zu schwer? Schätzen sie den Defekt? Immer ist ausgesteckt, wo denn? Im Cottage, mein Herr. Drum sollst du nichts von Cottage-Mädchen wissen, ihr weißer Leib ist eine einzige Fessel, von Lach, Schrei, Weinkrampf hin und her gerissen. Schneid ihre Köpfchen ab, streu drüber Nessel, spül sie hinweg, du kühler Altaussee, verzehre sie, du weißes Wolfgangrössel. Sie schütten Veronal in ihren Tee, nur 5 Tabletten, das ist bald verwunden, und auferstehen zu ewig neuem Schmäh. Sie stehen wem nah, sind psychisch stark gebunden, sehr viel getragen wird jetzt Hörigkeit, und unentschuldigt sind all ihre Stunden. Drum, wenn sie nichts freut bei Lebensmüdigkeit, nehmen sie Cottage doch ein. Tödlich und unfehlbar nach einem Vierteljahr wirken die Cottage-Mägdelein.